Zum 5. Jahrestag der Ernennung des Genossen Kim Jong-un zum obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee fanden am 30. Dezember auf den Tanzplätzen in der Hauptstadt, wie vor dem Parteigründungsmonument, dem Triumphbogen und der Pyongyanger Sporthalle und an allen Orten der Republik die Tanzveranstaltungen der Jugendlichen und Studenten statt.